Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Februar 1779. Pazifischer Ozean. Westküste der Südseeinsel Hawaii, kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Die Resolution, ein Schiff der königlich-englischen Marine, ein behäbiger Dreimaster mit einem enormen Laderaum, liegt neben seinem Schwesterschiff, der Discovery, in der Bucht von Kealakekua vor Anker. Der Kommandeur des Schiffes, Charles Clark, steht an Deck und lauscht auf die Geräusche. Gleitet da nicht ein Kanu durch die Nacht? Ein leichtes Plätschern verrät ihm, dass sie gleich Besuch erhalten werden. Wer da? Zeig dich! Ein Kahuna, ein Priester dieses fremden Südseevolkes, bittet, an Bord kommen zu dürfen. In der Hand hält er einen fellverzierten Zauberstab. Unter dem Arm trägt er ein fleckiges Bündel. Clark ist von Unbehagen erfüllt. Er ruft seine Offiziere an Deck. Der heilige Mann hat sanfte, schöne Gesichtszüge und langes, glänzendes, schwarzes Haar. Er öffnet mit einem Singsang, der an ein Gebet erinnert, das mitgebrachte Bündel. Zum Vorschein kommt ein Stück von einem menschlichen Oberschenkel. 6 bis 8 Pfund schwer, durch stundenlanges Kochen gänzlich von den Knochen abgelöst. Clark ringt um Fassung. Noch mag er nicht glauben, dass dies die Überreste von Kapitän James Cook sind, einem der größten Entdecker aller Zeiten, noch bis vor 2 Tagen sein Kommandeur. 3 große Entdeckungsreisen hat Clark mit Cook unternommen. 200.000 Seemeilen. So weit wie von der Erde bis zum Mond sind sie gemeinsam über die Weltmeere gefahren, meist durch unbekannte Gewässer. Cook hat mehr für die Seefahrt getan als je ein Mensch vor ihm. Und dieser Klumpen Fleisch hier, soll das wirklich ein Stück von Cook sein? Das ist alles, was von ihm übrig geblieben ist? Clark verlangt von dem schmächtigen Hawaiianer die Herausgabe weiterer Teile des Leichnams. Der Mann verspricht zu tun, was in seiner Macht steht, und verschwindet wieder in der Dunkelheit. Kurze Zeit später erhalten die Engländer ein Päckchen, eingehüllt in einen Umhang aus tausenden bunten Vogelfedern. Es enthält einen Skalp mit kurz geschnittenen Haaren, außerdem 2 abgeschlagene Hände. Clark macht an der rechten Hand eine hässliche Narbe aus. Jetzt ist kein Zweifel mehr möglich. Vor 15 Jahren war ein Pulverhorn in Kapitän Cooks Hand explodiert. Clark lässt die Flaggen der beiden Schiffe auf Halbmast setzen. Die sterblichen Überreste Captain Cooks habe ich mit allen Ehren und Würden, welche wir in diesem Teil der Welt irgend erweisen konnten, der Tiefe überantwortet. Zehn Kanonenschüsse lässt Clark während der Bestattung zum letzten Salut für Kapitän James Cook abfeuern. Die Schiffsglocken der beiden Schiffe, die Cook hierher geführt hat, läuten über die Bucht und das Meer. Als der Sarg versunken ist und nur noch ein paar Luftblasen über Cooks nassem Grab kreisen, zieht Clark sich in die Kapitänskajüte zurück. Er muss jetzt allein sein. Er macht eine Eintragung ins Logbuch, dann blättert er an Cooks mit ordentlicher, schnörkelloser Schrift verfasste Aufzeichnungen. Es war mein Ehrgeiz, nicht nur weiterzukommen als jemals ein Mensch zuvor, sondern so weit zu gehen, wie es einem Menschen überhaupt möglich ist. So weit, wie es einem Menschen möglich ist. Ja, so weit ist Cook gekommen. Und Clark mit ihm. Clark ist in Gedanken wieder an Bord der Endeavour, zusammen mit Cook auf ihrer ersten gemeinsamen Reise. Er ist wieder der einfache Kadett, der er damals noch war, und er miterlebt, wie Cook im gereiften Alter von 40 Jahren lossegelt, um den legendären Südkontinent zu finden, von dem schon in den Schriften der alten Römer und Griechen die Rede ist. Der Südkontinent. Ein warmes, üppiges, blumenreiches Land, heißt es in den alten Schriften, sei dieses Terra Australis Incognita, dieses unbekannte Land im Süden. Die Geschichtenerzähler berichten davon in leuchtenden Farben. In diesem Land ist immer Sommer. Mehr Menschen, als man zählen kann, leben dort. Sie kennen keinen Hunger, keine Not. Das Südland ernährt sie alle. Es ist das Paradies. Die alten Geographen und Kartenzeichner hatten ganz genau beschrieben, wo man nach diesem Land suchen musste. Diese Landmasse befindet sich gegenüber dem Sternbild des Arcturus, des großen Bären. Selbst die Wissenschaftler glaubten an die Existenz des Südlandes. Auf der südlichen Halbkugel muss es dieses Land geben, weil die Erde ansonsten bei ihrer Drehung um die eigene Achse das Gleichgewicht verlieren würde. Als Gegengewicht zu den Landmassen im Norden. Und obwohl kein Seefahrer das Paradies je sichten kann, zweifelt niemand, dass es dieses sagenhafte Land irgendwo gibt, irgendwo geben muss, weit im Süden. Ein Drittel der Weltkarte ist noch weiß, unentdecktes Gebiet. Besonders über die Südhalbkugel weiß man so gut wie nichts. Da beschließt der englische König Georg III. Einen Navigator auszusenden, um den Südkontinent zu finden. Er verspricht sich davon unermesslichen Reichtum, Seidenstoffe, Gewürze, Gold. König Georg III. Würde der mächtigste König der Erde werden, wenn eines seiner Schiffe das Südland entdeckte. Die angestrebte Mission unterliegt strengster Geheimhaltung. Andere Länder, Frankreich, Holland oder Spanien beispielsweise, dürfen keinen Wind von der Sache bekommen, sonst behindern sie womöglich die Entdeckungsfahrt. Die königliche Marine rüstet ein Schiff aus, die Endeavour, zu Deutsch Bestreben, einen dickbauchigen Dreimaster, in den ungeheure Mengen an Vorräten passen. 32 Meter lang, 8,92 Meter breit, wenig Tiefgang. Die Mannschaft wäre in der Lage, sie notfalls an den Strand zu ziehen, sollten an einer fremden Küste wichtige Reparaturen nötig werden. Die Admiralität bestimmt ihren fähigsten Mann als Kommandeur für die Mission. Einen exzellenten Navigator und genialen Kartenzeichner. Cook. James Cook hat sich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet. Der Sohn eines bettelarmen Landarbeiters machte zunächst in einem Krämerladen eine Art Lehre, wurde dann Seemann. Während er auf einem Kohlentransporter Dienst hat, hat er sich selbst beigebracht, wie man navigiert und Karten zeichnet und es darin zur Meisterschaft gebracht. Als er in die Marine eintritt, erregt er schnell die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten. Ein wissensdurstiger, extrem leistungsfähiger Mann mit einem ungeheuren inneren Antrieb. Sachlich, ernst, diszipliniert, beharrlich, gewissenhaft, verantwortungsbewusst, intelligent. Im Umgang bisweilen mürrisch, wie in sich vergraben, zurückhaltend. Keiner, der sich Mühe gibt, anderen zu gefallen. Einer, der ausschließlich durch Leistung überzeugen will. Die Mission Südkontinent wird gut getarnt. Offiziell erhält Cook lediglich den Auftrag, in die Südsee zu segeln, um dort ein Jahrhundertereignis am Himmel zu beobachten und astronomische Messungen durchzuführen. Der Planet Venus wird genau am 3. Juni 1769 zwischen Erde und Sonne hindurchwandern. Es ist das Zeitalter der europäischen Aufklärung, das Zeitalter der Naturwissenschaften. Man strebt nach neuen Erkenntnissen, nach Wissen in den Bereichen der Astronomie, Naturgeschichte, Navigation. Aus diesen Messungen auf Tahiti könnte man die Entfernung der Erde zur Sonne berechnen. Kein Mensch ahnt, dass hinter der ehrbaren Forschungsaufgabe etwas ganz anderes steckt. Selbst Cook wird nicht gänzlich in das wahre Ziel der Reise eingeweiht. Erst nachdem er die Passage der Venus beobachtet hat, darf er die geheimen, versiegelten Anweisungen der Admiralität lesen. Dass er auf der Fahrt nach Tahiti die Augen nach dem Südkontinent offen halten soll, weiß Cook natürlich, das schon. Aber er kennt nicht das ganze Ausmaß des Auftrags. Freitag, 26. August. ging um 14 Uhr unter Segel und auf See, mit 94 Personen an Bord. Matrosen, Offiziere und die Gentlemen mit ihren Bediensteten. Clark und die anderen Matrosen schauen sich die Augen aus dem Kopf, als die Gentlemen und ihre Bediensteten an Bord gehen. 11 Herren der besseren Gesellschaft, nach dem letzten Schick der Londoner Society gekleidet. Mit vielen Büchern, merkwürdigen wissenschaftlichen Gerätschaften und zahllosen Behältern für die unbekannten Pflanzen und Tierarten, die die Wissenschaftler während der Reise sammeln wollen. Hey, gafft nicht so! Helft den Herren Wissenschaftlern, ihr Gepäck zu verstauen! Was ist mit den Hunden? Kommen die auch mit? Die Hunde gehören zu mir. Der etwas splinige Joseph Banks fällt Clark gleich auf. Richmond, wo ist das warme Cape für den Windhund? Er darf sich nicht erkälten. Ich habe es Ihnen schon so oft gesagt. Ich werde auch in der Fremde nicht auf das Vergnügen der Jagd verzichten. Eine irrwitzig hohe Summe, ein ganzes Vermögen hat der reiche, verwöhnte Erbe der Admiralität auf den Tisch gelegt, um dabei zu sein. Der 25-Jährige kann sich das ohne Probleme leisten. Unentwegt macht er Notizen in einem kleinen Büchlein. Wir erfreuen uns exzellenter Gesundheit und Stimmung und sind zumindest im Geiste bestens darauf vorbereitet, mit Frohsinn jeglichen Anstrengungen oder Gefahren, die uns auf der beabsichtigten Reise begegnen, zu stellen. Der schwedische Botaniker Dr. Daniel Solander wird Banks helfen, die Fundstücke aus der Natur zu verstehen und einzuordnen. Die beiden Künstler Sidney Parkinson und Alexander Bucken werden Zeichnungen von allem Unbekannten Neuen anfertigen. Zu den Gentlemen ist auch noch der Astronom Charles Green zu zählen, zuständig für die Himmelsbeobachtung. Insgesamt ein hochkarätiges Wissenschaftsteam. Außerdem gehen auch noch 3 Katzen gegen die Ratten, eine Ziege als Maskottchen sowie 17 Schafe, zahlreiche Enten, Hühner und 4 Schweine als lebendiger Proviant an Bord. Unvorstellbar eng ist der Raum für die vielen Menschen. Am 26. August 1768 lässt Cook im Hafen von Plymouth die Anker lichten. Die Endeavour macht sich auf den weiten Weg ins Unbekannte. Von England aus segelt die Endeavour an Spanien vorbei und wendet sich dann westwärts, um den Atlantik zu überqueren. Die Endeavour rollt und stampft, das kleine Schiff wird ordentlich durchgeschaukelt. Banks wird es speiübel. Garstiger Wind. Morgen versuchten wir, die Zeichnungen von den Tieren, die wir gestern gefunden hatten, zu beenden. Aber das Schiff geriet so in Bewegung, dass wir den Stift nicht mehr führen konnten. Am Abend frischte der Wind noch weiter auf, sodass die Nacht mehr als ungemütlich wurde. Auf Madeira werden zum ersten Mal die Vorräte aufgestockt. Cook erwirbt Zwiebeln und frisches Fleisch. Und er sorgt notfalls mit Gewalt dafür, dass seine Männer darauf auch Appetit haben. Denn Cook weiß, nur wenn die Männer frisches Essen zu sich nehmen, bleiben sie gesund. Freitag, 16. September 1768. Wind aus Ost. Bestrafte die beiden Matrosen Stevens und Dunister mit 12 Peitschenhieben, weil sie sich weigerten, ihre Ration an frischem Rindfleisch zu essen. Die schlimmste Geißel der Seefahrt ist zu Cooks Zeit der Skorbut, eine Krankheit, die bei langen Seefahrten durch Mangelernährung entsteht, durch den Mangel an frischer Nahrung, den Mangel an Vitamin C. Clark hat auf früheren Fahrten etliche Matrosen daran sterben sehen. Erst schwillt den Seeleuten das Zahnfleisch an, bis es die Zähne vollkommen bedeckt und man vor Schmerz nichts mehr essen kann. Dann fallen die Zähne aus. Die Männer werden müde, können sich zu nichts mehr aufraffen, haben Schmerzen in allen Gliedmaßen. Nicht selten gehen 3/4 einer Schiffsmannschaft an dem verhassten Skorbut zugrunde. Die meisten Entdeckungsfahrten enden einzig und allein wegen des Skorbuts im Nichts. Das, beschließt Cook, wird ihm nicht passieren. Cook ist der erste Kapitän, der konsequent dafür sorgt, dass seine Männer Zugang zu frischen Lebensmitteln haben. Cook versucht, die gesundheitsgefährdenden Gewohnheiten seiner Männer zu verändern. Keine leichte Aufgabe, wie sich Charles Clark erinnert. Er setzt durch, dass die Kajüten regelmäßig gereinigt und gelüftet werden, versucht Herr über die Läuse, die Ratten, die Kakerlaken an Bord zu werden, die seit jeher auf jedem Schiff mitfahren. Die Matrosen dürfen nun nicht mehr, wie sonst üblich, ihre Notdurft unter Deck verrichten. Einmal peitscht Cook einen seiner Leute aus, der es dennoch tut. Überhaupt greift er schon bei kleineren Vergehen hart, aber für die Zeit keineswegs übertrieben durch. Clark und die anderen Matrosen achten ihren Kapitän. Cook sorgt dafür, dass seine Männer stets saubere Kleidung anziehen. Die schmutzige Wäsche wird zum Waschen hinter dem Schiff hergezogen. Als sie entlang der Küste Südamerikas weiter südlich in kältere Gefilde kommen, gibt Cook wollene Anziehsachen an seine Männer aus. Freitag, 6. Januar 1769. Wind aus West. Die Luft ist schneidend kalt. Beobachtete einige Pinguine. Ich gab jedem der Männer eine 4-Nord-Jacke und ein paar Hosen. Danach beschwerte sich kein Mann mehr über die Kälte. Feuerland kommt in Sicht. Der südlichste Teil des südamerikanischen Kontinents. Das südlichste bis dahin bekannte Land der Erde. Eisige, abweisende, düstere Bergketten. Schwere, dunkle Wolken am Himmel. Bittere Kälte. Es ist Sommer und dennoch sieht man auf den Gipfeln Schnee. Kann es sein, dass es noch weiter im Süden wieder wärmere Zonen gibt? Dort nämlich vermuteten schon die alten Römer den Südteil des sagenumwobenen Kontinents. Vor ihnen liegt die Umschiffung des berüchtigten Kap Horn, der Einfahrt zum Pazifik. Nur 33 Tage braucht Cook, um Kap Horn zu umfahren. Das letzte Schiff, das Kap Horn im Januar umfuhr, brauchte 3 Monate. Aber typisch für den sachlichen Cook gibt er mit der Rekordzeit nicht an, sondern schreibt alles dem guten Wetter zu. So glücklich traf es wohl kein Schiff zuvor in jenen Seen, welche man ihrer heftigen Stürme wegen fürchtet. Gewissenhaft vermisst Cook jeden Tag und bei jedem Wetter Meerestiefe und Küste, berechnet Längen und Breitengrad und liefert eine präzise Beschreibung der Küstenlinie. Leistet der Schifffahrt damit unschätzbare Dienste. Kap Horn, dass sie im Nebel passieren, ist auf lange Zeit die letzte Landsichtung. Um das Gebiet, in dem der Südkontinent liegt, einzugrenzen, steuert Cook zunächst auf südwestlichen Kurs, also Kurs auf die kälteste Region unserer Erde, Kurs auf den Südpol, bis er den 60. Breitengrad erreicht. Das Wetter wird ungemütlich. Eiskalter Wind, unruhige See, wie ein Korken tanzt das schwerfällige Schiff auf den Wellen. Montag, 30. Januar, 60 Grad südlicher Breite. Teilweise stürmische Winde und Böen mit Hagel und Regen. So gerät die Endeavour weiter nach Süden als je ein Schiff vor ihr. Die Suche nach dem Südland hat begonnen. Erst im Bereich des 60. Breitengrades wendet Cook sein Schiff gen Norden Richtung Tahiti. Er darf nicht zu spät kommen, wenn sich die Venus zeigt. Die Fahrt führt jetzt unter günstigen Windverhältnissen über den größten Ozean der Erde. 181 Millionen Quadratkilometer Wasser. Mehr als die Fläche aller Länder der Erde zusammengenommen. Keine Frage. In dieser Wasserwüste könnte sehr wohl ein weiterer Kontinent Platz haben. Cook wird ihn finden oder beweisen, dass es ihn nicht gibt. Ab sofort halten die Männer nach Land Ausschau. Aber da ist kein Land. Nirgendwo. 10 Wochen lang sehen die Männer nichts als Wasser. Das ist bedrückend, zermürbend. 5 Matrosen der Besatzung, auch Charles Clark selbst, waren 2 Jahre zuvor an Bord der Dolphin, als Samuel Wallace 1767 die Südseeinsel Tahiti entdeckte. Während es wieder wärmer wird und die Besatzung die zäh vergehende Zeit dazu nutzt, die Beiboote zu überholen und die Segel und Tower auszubessern, erzählen sie ihren Kameraden von dem wolkenlosen Paradies, dem sie entgegensegeln. Ah, Tahiti. Die Frauen dort haben Feuer in den Augen. Wenn sie dich damit ansehen, Da brennt dir der Schnurrbart. Wirklich? Blau-schwarze Berge, sanfte Hügel, schattige Täler, erfrischende Wasserfälle. Wenn einer dort Hunger hat, dann pflückt er sich einfach Früchte vom nächsten Baum. Fantastisch. Männer wie Frauen bemalen ihre Körper. Wie? Kreise, Halbmonde, Figuren von Vögeln oder Hunden. Sie geben die Farbe Schwarz in ihre Haut ein, und zwar so, dass sie sich nicht mehr entfernen lässt. Tattoo, sagen sie dazu. Tattoo? Ja, Junge, Tattoo. Die guten Menschen dort. Misstrauen kennen sie nicht. Ist ihnen völlig fremd. Ihre Wohnungen stehen Tag und Nacht offen. Wenn man ein Haus betritt, darf man sich nehmen, was einem gerade gefällt. Alle Dinge gehören allen. Tja, also diese Frauen, wie gesagt. Cook konzentriert sich auf die Suche nach dem Südkontinent. Er stellt fest, dass sie Tag für Tag tadellos ihren Kurs halten. Keine Strömung bringt sie von ihrem Weg ab. Und das kann nur eines bedeuten. Das muss ein Hinweis sein, dass es in unserer Nähe kein Land gibt, da man in dessen Nähe im Allgemeinen Strömungen vorfindet. Falls ein solches Land existiert, dürften wir uns aber nicht weit davon befinden. Anfang März befindet sich die Endeavour 560 Meilen südlich von Chile. Den alten Karten nach fahren sie mitten durch den Osten des vermuteten Kontinents. Aber kein Land ist zu sehen, nur Wasser, soweit das Auge reicht. Am 11. April, gegen 6 Uhr morgens, erreicht die Endeavour schließlich Tahiti. 8 Monate sind sie nun unterwegs. Cook notiert stolz. Die Besatzung erfreute sich im Allgemeinen guter Gesundheit, was vorzüglich dem Sauerkraut, der Brühe und dem Malz zu danken war. Nur 5 Männer sind während der Reise gestorben, hauptsächlich durch Unfälle. Alle anderen sind gesund und munter. So wenig Tote hat es auf einer solch langen Reise in der ganzen Geschichte der Seefahrt noch nie gegeben. Cook hat den Skorbut besiegt. Sie gehen in der Matawai-Bucht im Norden der Insel vor Anker. Clark und die anderen Matrosen brechen in Jubel aus. So glücklich sind sie, endlich wieder Land zu sehen. Türkisfarbenes Meer, schwarze vulkanische Sandstrände, Kokospalmen, in der Nähe ein klarer Fluss mit Frischwasser. Und dann sind sie auch schon da. Mit Kanus nähern sie sich dem Boot, die überaus gastfreundlichen Einwohner der Insel. Immer mehr Kanus umringen das Boot. Die Leute kommen aufgeregt schnatternd an Bord, bieten den erschöpften Matrosen wohlriechende Früchte an. Die Matrosen sind begeistert. Die Frauen sind noch schöner als angekündigt. Cook hat kein Auge dafür. Er stellt missbilligend fest, dass die Eingeborenen lange Finger machen. Bei sowas wird er ungenießbar. Es kostet uns erhebliche Mühe, sie vom Schiff fernzuhalten. Sintemal sie in der Kletterkunst den Affen ebenbürtig sind. Doch es war noch schwerer, sie von dem Diebstahl aller Gegenstände abzuhalten, welche in ihre Reichweite kamen. Cook ist im nasskalten England in einer Lehmhütte als zweites von 7 Kindern aufgewachsen, als Sohn einer armen Familie. Alles, was er besitzt, was er geworden ist, hat er sich schwer erarbeitet. Sein Vater war ja noch Tagelöhner. Was er als Lohn nach Hause brachte, reichte gerade einmal fürs Nötigste. Wenn von dem Wenigen, was die Familie besaß, etwas gestohlen wurde, dann bedeutete das, dass sie daheim alle hungern mussten. Was Not ist, das hat Cook nur zu gut am eigenen Leib erfahren. In der Südsee ist die Situation anders. Essen ist im Überfluss vorhanden. Meeresfrüchte, Obst, Fische kann jeder leicht erlangen. Eigentum spielt fürs Überleben keine große Rolle. Aber für Cook ist genau das der Punkt, wo er aus der bitteren Erfahrung seiner Kindheit einfach keinen Spaß versteht. Diese Diebstähle bringen den sonst so besonnenen Mann regelrecht aus der Fassung. Er versucht sich zu beherrschen, stellt als erstes Regeln für den Umgang mit den Tahitianern auf. Sofort nach seiner Ankunft beginnt Cook mit den Vorbereitungen für die Venuspassage. Er lässt ein Fort errichten. Als Anfang Mai die Messinstrumente dorthin gebracht werden, ist plötzlich ein Präzisionsquadrant verschwunden. Gestohlen. Kapitän Cook kennt darauf nur eine Antwort. Unverzüglich wurde der Beschluss gefasst, alle großen Kanus zu beschlagnahmen, die sich in der Bucht befanden, und die Häuptlinge zu ergreifen und so lange in Haft zu halten, bis der große Quadrant zurückerstattet würde. Beschlagnahmung von Eigentum, geiselhaft um Eigentum zurückzubekommen. Dieses Verhalten hat Cook das Leben gekostet, wird Charles Clark bewusst. Aber auf der ersten Reise geht die Sache glimpflich aus. Die Engländer erhalten ihr Messinstrument gerade noch rechtzeitig zurück. Samstag, 3. Juni. Den ganzen Tag zeigte sich keine Wolke am Himmel und die Luft war völlig klar, sodass wir jeden erdenklichen Vorteil hatten bei der Passage des Planeten Venus über die Scheibe der Sonne. Die Erfassung der Messdaten ist erledigt. Jetzt darf Cook endlich die Siegel des geheimen Auftrages der Admiralität brechen. Geheim, im Auftrag des Hohen Admirals von Großbritannien. Ihr sollt gen Süden fahren, um den oben genannten Kontinent zu entdecken, bis ihr bei der Breite von 40 Grad angelangt seid, so ihr ihn nicht zu einem früheren Zeitpunkt antrefft. Dann sollt ihr die Suche in westlicher Richtung fortsetzen, bis ihr ans Ziel gelangt oder auf die östliche Seite des Landes trefft, welches den Namen Neuseeland trägt. Nach Neuseeland also. Na dann. Leinen los! Die Tahitianer begleiten das Schiff noch eine Zeit lang mit ihren Kanus, stecken den Matrosen kleine Abschiedsgeschenke zu, sie winken und johlen. Einige der Matrosen haben Tränen in den Augen. Einige Tahitianer bitten Cook darum, auf die weitere Fahrt mitgenommen zu werden. Da sie uns bei künftigen Entdeckungen nützlich sein könnten, entschlossen wir uns, einen mit Namen Tupia mitzunehmen, einen Häuptling und Priester. Wir erachteten ihn als eine sehr intelligente Person. Clark erinnert sich, dass dieser Priester während der Fahrt viel gebetet hat. Oft hat er mit erstaunlicher Genauigkeit das Wetter vorausgesagt, so als könnte er in die Zukunft sehen. Manchmal machte er ein Gesicht, als gefiele ihm nicht, was er auf sich zukommen sah. Als wüsste er, dass er krank werden und sterben würde, noch bevor sie England erreichen. Tupia zeichnet für Cook eine Karte von Tahitis 74 Nachbarinseln. Insgesamt weiß er von 130 Inseln im Umkreis zu berichten. Cook tauft sie auf den Namen Gesellschaftsinseln, weil sie alle einander Gesellschaft leisten. Aber Land, gar ein ganzer Kontinent, nein, davon weiß Tupia nichts. Gut, dann also braucht Cook hier keine weitere Zeit zu verschwenden. Ich bin fest entschlossen, mich auf der Suche nach dem Kontinent nach Süden zu wenden. Südlich von Tahiti sollte laut den alten Karten die Nordküste des vermuteten Kontinents sein. Aber da ist nichts. Die Endeavour legt mehr als 2550 Kilometer Strecke zurück, bis sie den 40. Breitengrad erreicht. Das Wetter verschlechtert sich. 2. September. Starker Sturm, heftige Böen mit Hagel und Regen. Gegen 4 Uhr nachmittags erreichten wir den 40. Breitengrad. Es gibt nicht die Spur eines sichtbaren Hinweises auf Land. Als nächstes gilt es zu klären, ob der vermutete Kontinent im Westen liegt. Das Schiff begibt sich auf westlichen Kurs, legt 2970 Kilometer Strecke entgegen der vorherrschenden Meeresströmung zurück. Häufiger kommt es zu blindem Alarm. Manchmal halten die Matrosen ein Wolkengebilde am Horizont für das Südland, nachdem sie nunmehr bereits ein ganzes Jahr suchen. Dann stürmt alles an Deck. Die Matrosen klettern die Masten hoch, um besser sehen zu können. Die Endeavour wird toplastig, bis sich ein ums andere Mal alles als Irrtum herausstellt. Eines Tages tauchen dann Seegras und Treibholz, an dem Rankenfüßler kleben, auf. In der Nähe muss irgendwo Land sein. Muss. Kein Zweifel ist möglich. Die Erregung erfasst alle, auch den verwöhnten reichen Erben Joseph Banks. Ich wünschte, unsere Freunde in England könnten durch ein Zauberfernrohr einen Blick auf uns werfen. Unsere Freunde würden erkennen, dass sich unsere Lippen ununterbrochen bewegen und erraten, dass wir uns darüber unterhalten, was wir in dem Land entdecken werden, das wir nun ohne Zweifel sehr bald sehen werden. Am 6. Oktober, etwa 12 Wochen nach ihrem Aufbruch von Tahiti, kommt dann tatsächlich Land in Sicht. Der 12-jährige Matrose Nick Young, einer der jüngsten an Bord, entdeckt es als Land erster. Land in Sicht! Land! Land! Cook weiß, es ist bereits entdecktes Land. Neuseeland. Der Holländer Abel Tasman sichtete es zuerst. Cooks Aufgabe wird sein, die Frage zu klären, ob Neuseeland die Westküste des vermuteten Südkontinents sein könnte oder ob nicht. 3 Kilometer von der Küste entfernt geht die Endeavour vor Anker. Mit 2 Beibooten setzt Cook über. Der Holländer Tasman, der ebenfalls auf der Suche nach dem Südkontinent war, hat Neuseeland zwar entdeckt, jedoch nie einen Fuß an Land gesetzt. Die kriegerischen Ureinwohner Neuseelands, die Maori, ließen das nicht zu. Cook ist der Erste. Cook und seine Männer sehen ein paar Einheimische am Strand. Maori-Krieger. Kleine, stämmige Männer mit spiralförmigen Tätowierungen am ganzen Körper. Auch im Gesicht haben sie schneckenförmige Kreise um Augen und Münder. Ihr dichtes, schwarzes Haar tragen sie über dem Kopf zusammengebunden. Als die Europäer an Land gehen, sind die Maori jedoch verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Cook will mit dem unbekannten Volk unbedingt Freundschaft schließen und macht sich mit einigen Männern auf die Suche. 4 Jungen lässt er zur Bewachung des Beibootes einer Segeljolle zurück. Kaum jedoch hatten wir diese verlassen, als 4 Männer aus den Wäldern kamen, und diese hätten sich der Jolle sicher bemächtigt. Der Bootsführer feuerte 2 Musketensalven über die Köpfe der Einheimischen ab. Die erste ließ sie Halt machen und um sich blicken, doch von der zweiten nahmen sie keine Notiz. Darauf wurde eine 3. abgefeuert, wobei einer der Fremden getötet ward, als er eben im Begriff stand, seinen Speer auf das Boot zu schleudern. Die Kugel schlägt durch die 6. Rippe auf der linken Körperseite des Maori ein und tritt am rechten Schulterblatt wieder aus. Der stolze Krieger sinkt in die Knie, dann fällt er nach vorn. Einige Minuten lang verharren die anderen 3 Krieger bewegungslos. Wie Standbilder sehen sie aus. Dann laufen sie weg. Cook schreibt schweren Herzens in sein Tagebuch. Hätte ich daran gedacht, dass sie auch nur den geringsten Widerstand leisten, wäre ich ihnen nicht nahe gekommen. Doch da sie solches taten, konnte ich nicht tatenlos verharren. Andern Tags beobachtet die Mannschaft, wie sich zahlreiche Maori-Krieger am Ufer versammeln und eine Art Tanz aufführen. Auch der Kadett Clark schaut gebannt hin. Sie springen von rechts nach links, von links nach rechts, schütteln ihre Waffen, verziehen ihre Münder, strecken die Zungen heraus und verdrehen die Augen, sodass das Weiße zu sehen ist. Dabei singen sie einen rauen, furchterregenden Gesang. Eindeutig ein Kriegstanz. Es gilt, eine kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden. Wieder versucht Cook, sich den Maori zu nähern. Der Priester Tupia, der sie seit Tahiti begleitete, spricht die Männer in seiner Sprache an. Es war eine freudige Überraschung, dass sie ihn ohne Schwierigkeit verstanden. Die Maori sind womöglich vor langer Zeit aus Tupias Heimat Polynesien auf der Suche nach neuem Land mit Kanus nach Neuseeland gelangt. Tupia versucht, die Maori von den freundlichen Absichten der Europäer zu überzeugen, aber vergebens. Auch dieser Tag endet zu Cooks Entsetzen mit Blutvergießen. Die Europäer kehren der Bucht den Rücken und machen sich an die von der Admiralität gestellte Aufgabe, Neuseeland zu vermessen. Dabei kommt es bei Landgängen immer wieder zu verstörenden Begegnungen. Am Mittwoch, den 17. Januar, trifft Cook in einer Bucht, in der er anlegt, auf Krieger, die gerade an einem menschlichen Unterarm nagen. Sie gaben uns zu verstehen, dass sie erst vor einigen Tagen die Besatzung eines Bootes ihrer Feinde getötet und verzehrt hatten. Es mochten aber auch einfach Fremde gewesen sein, denn ich glaube, dass sie alle Fremden als Feinde ansehen. Kannibalismus. Clark und die anderen Matrosen können über nichts anderes mehr sprechen. Bei weiteren Begegnungen mit den Maori versuchen sie, für ihre Habseligkeiten menschliche Knochen als Souvenirs einzuhandeln. Auch Banks möchte seine Freunde in England das Gruseln lehren. Er tauscht eine seiner weißen Leinenunterhosen gegen einen gut erhaltenen Kopf eines Jungen ein. Fleisch und Haut waren weich, aber dergestalt haltbar gemacht, dass der Kopf nicht den geringsten Gestank abgab. In den nächsten Monaten lernt Cook die Neuseeländer besser kennen. Man handelt miteinander, Eisennägel und Äxte gegen Lebensmittel. Die Maori erweisen sich als zuverlässige Geschäftspartner. Cook beginnt, die Maori zu schätzen. Zugunsten der Neuseeländer muss ich anmerken, dass ich sie stets als von mutiger, edler, offener und gutherziger Veranlagung kennengelernt habe. Doch sind sie ein Volk, das niemals eine Beleidigung erdulden wird, sofern sich irgendeine Möglichkeit zur Rache gebietet. Cook umsegelt zunächst den Norden Neuseelands. Nach fast 6 Monaten harter Arbeit steht fest, dass Neuseeland keineswegs Teil des Südkontinents ist, sondern aus 2 Inseln besteht. Man kann sagen, dass Cook Neuseeland als Strich auf der Landkarte findet und als Inselgruppe verlässt, mit präzisen Karten von den 3850 Kilometer langen Küstenlinien im Gepäck und einem ausführlichen Bericht über das Land, seine Beschaffenheit, die Menschen, ihre Kultur, die Möglichkeiten für eine eventuelle Besiedlung Neuseelands durch die Engländer. Cook gilt wegen seiner Beschreibung der unbekannten Kulturen, auf die er trifft, als Begründer eines neuen wissenschaftlichen Faches, der Völkerkunde. Solander und Banks sammeln auf Neuseeland 400 unbekannte Pflanzenarten, auch neuartige Tiere. Insgesamt entdecken die beiden auf der Fahrt der Endeavour 1400 bis dahin nicht bekannte Arten. Die Forschungsreise der Endeavour ist in vielerlei Hinsicht ein nicht zu überbietender Erfolg. Nur der Südkontinent bleibt verborgen. Samstag, 31. März. Was einen Südkontinent anbelangt, so glaube ich nicht, dass ein solcher existiert. Höchstens in einer hohen Breite. Hohe Breite. Damit meint Cook die Region am Südpol. Das Eismeer, das zu durchfahren sie wegen der Passage der Venus keine Zeit hatten. Die Endeavour ist nicht mehr in dem Zustand, dass Cook wagen könnte, sie den orkanartigen Stürmen des Eismeeres auszusetzen. Die Bohrwürmer der Südsee haben, wo sie nur konnten, den Rumpf zerfressen. Cook wird die Endeavour daher um die Südspitze Afrikas nach Hause steuern. Eine 2. Reise wird klären müssen, ob das gesuchte Land in den hohen Breiten liegt. Auch die Heimreise soll Nutzen für die Seefahrt bringen. Darum wählt Cook nicht den direkten Weg nach Afrika. Auf der Fahrt wird Cook Karten von der Ostküste Australiens erstellen und feststellen, ob Australien irgendwie mit dem vermuteten Südkontinent zusammenhängt. Auf dem Weg nach Australien erleben sie heftige Stürme mit starken Böen. Schwere Seen überfluten die Decks. Viel fehlt nicht und einige der Matrosen wären ins Meer gespült worden. Dann, eines Tages, umkreisen Schwärme von Seevögeln kreischend das Schiff. Australiens Küste kommt in Sicht. Die Europäer gehen an Land. Botany Bay tauft Cook die Bucht, in der er das erste Mal Fuß auf australischem Boden setzt. Botanikbucht. Banks und Solander sammeln unzählige unbekannte Pflanzen. Die Europäer stoßen auf merkwürdige, nie zuvor gesehene Tiere. Ein großes, schlankes, mausgraues Tier erregt insbesondere Cooks Aufmerksamkeit. Das Haupt, der Hals und die Schultern dieses Tieres waren sehr klein im Verhältnis zu den anderen Teilen. Der Schwanz war fast so lang wie der Körper. Seine Fortbewegung erfolgt durch Hüpfen oder Springen, wobei es nur die Hinterbeine benutzt. Die Vorderen haben daran keinen Anteil. Wie überall möchte Cook Kontakt zu den Ureinwohnern aufnehmen. Aber die wollen nicht. Entweder sie werfen mit Steinen nach den Europäern oder sie verstecken sich. Wir konnten nur sehr wenig über ihre Sitten in Erfahrung bringen, da es uns niemals gelang, eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Joseph Banks versucht mit Hilfe eines Fernrohrs mehr über die Menschen herauszufinden. Kleidung trugen sie nicht am Körper, nicht den geringsten Faden. An Besitz zeigen die Aborigines kein Interesse. Mit Glasperlen, Spiegeln, Kämmen oder nützlichen Dingen aus Eisen wie Nägeln kann man sie nicht herbeilocken. Wir fanden, dass sie die Dinge, die wir in ihren Hütten ließen, nicht einmal anrührten. Die Endeavour arbeitet sich entlang der Küste mit nördlichem Kurs vorwärts. Cook zeichnet mit überragendem Können, Kompass und Zirkel in der Hand, Karten von der Küste. Er merkt, wenn er von der Arbeit aufschaut, dass die Brandung für das Schiff zunehmend gefährlich wird. Hier und da befinden sich Korallenriffs. Die messerscharfen Korallen können den Bauch des Schiffes aufreißen. Nachts hält Cook daher lieber Abstand von der Küste, 9 bis 12 Meilen. Cook setzt seinen Kurs Richtung Norden fort. Die Bedrohung, auf die sie alle zusteuern, erkennt er nicht. Wie auch. Das Senkblei zeigt an, dass sie in tiefem Wasser fahren. Plötzlich, in der Nacht vom 11. Juni gegen 23 Uhr, kracht es. Das Holz der Endeavour zersplittert. Durch den aufgerissenen Rumpf dringen augenblicklich Wassermassen ein. Das Schiff sitzt fest auf einem Korallenriff. Auf dem größten Riff der Erde, dem Great Barrier Reef. Es hat die unglaubliche Länge von 2300 Kilometern, bedeckt ein Gebiet von 344.400 Quadratkilometern. Eine Fläche fast so groß wie ganz Deutschland, mit Zacken, die scharf sind wie Messerklingen. 2900 einzelne Riffs bilden ein unüberwindbares Hindernis für jedes Schiff. Das Schiff schaukelt im Seegang vor und zurück. Und jedes Mal zersplittert mehr Holz. Das grässliche, knirschende Geräusch geht den Matrosen durch Mark und Bein. Im Laderaum steigt der Wasserpegel. Die Endeavour neigt sich zur Seite. Cook, aus dem Schlaf gerissen und nur mit einer Unterhose bekleidet, gibt mit ruhiger Stimme Anweisungen. Er schickt jeden verfügbaren Mann an die Pumpen. Die Segel werden eingeholt. Dann lässt er die Beiboote ins Wasser und verankert sie an einer Stelle, die auch für die Endeavour genügend Tiefgang hätte. Sobald die Flut kommt, sollen sie die Endeavour vom Riff ziehen. Wir warfen Geschütze, Eisen und Steinballast, Fässer, verdorbene Vorräte etc. über Bord. So wird das Schiff um 40 Tonnen Ballast leichter. Die ersehnten Flutwellen kommen mit der Morgensonne. Sie schlagen das Schiff heftig gegen die Korallen. Das Geräusch brechender Schiffsplanken ist haarsträubend. Banks Hunde hören nicht mehr auf zu bellen. Die Pumpen kommen kaum noch gegen das einströmende Wasser an. Zieht! Zieht! Zieht! Um 11 Uhr vormittags, als die Flut ihren Höhepunkt erreichte, versuchten wir, das Schiff loszubekommen. Aber uns war kein Erfolg beschieden. Jetzt bleibt ihnen nur noch die bange Hoffnung auf das nächtliche Hochwasser. Als das gegen 22 Uhr nachts kommt, riskiert Cook dann alles. Er versucht die Endeavour mit allen verfügbaren Kräften, also von den Beibooten aus, aber auch mit Hilfe von ausgeworfenen Ankern, aus der Gefahrenzone zu ziehen. Das Schiff ächzt und knarrt. Wieder das Geräusch von zersplitternden Holzplanken. Das Leck wird noch größer. Gott im Himmel, wird der Befreiungsschlag den Rumpf zerreißen? Die Männer an den Pumpen kämpfen verzweifelt gegen den Untergang. Oh mein Gott, wir werden alle sterben, wir gehen unter. Halt die Pumpe fest, Junge. Reiß dich zusammen. Ja, ja. Es bewegt sich. Das Schiff hat geruckt. Pumpt weiter, Männer, gebt nicht auf. Zieht! Mit knapper Not entkommen sie dem sicheren Tod. Vorsichtig manövriert Cook das Leckeschiff durch das große Riff in eine geschützte Bucht, wo es notdürftig geflickt wird. Bescheiden schreibt Cook die erfolgreiche Rettung mal wieder dem Wetter zu und der Mannschaft. Glücklicherweise hatten wir diese 24 Stunden wenig Wind, gutes Wetter und eine ruhige See. Um der Schiffsbesatzung gerecht zu werden, muss ich sagen, dass sich die Männer niemals besser verhalten haben als in dieser Angelegenheit. Dieses Schiff, die legendäre Endeavour, kommt später unter einem anderen Kapitän in der amerikanischen Revolution zu Schaden und versinkt vor der Hafeneinfahrt von Newport, Rhode Island. Für Australien hat das Schiff so eine große Bedeutung, dass das National Maritime Museum der australischen Hauptstadt Sydney 1987 beschließt, dieses Schiff 1:1 nach den Plänen, die es von der ursprünglichen Endeavour in England noch gibt, nachzubauen und erneut auf Reisen um die ganze Welt zu schicken. Ich spreche mit dem heutigen Kapitän der Endeavour, mit dem Australier Ross Matson, der unweit der Stelle geboren ist, an der Cook zum ersten Mal seinen Fuß auf australischen Boden setzte. Als Kind hat er mit unendlicher Sorgfalt über viele Wochen hinweg das Modell eines Seglers aus dem 18. Jahrhundert nachgebaut. Heute verbringt er einen Teil seines Lebens an Bord eines solchen Schiffes. Ich frage ihn, warum die Menschen Australiens mit solch großer Begeisterung darauf reagieren, wenn er mit dem prächtigen Dreimaster irgendwo auftaucht. Meist stehen Tausende von Menschen am Ufer, um das Schiff zu sehen. What is it? Well, it's but certainly when it is places where it is reconnecting history, I guess, and everyone wants to know where they came from. Warum die Leute so begeistert sind? Jeder Mensch möchte wissen, woher er kommt und wohin er geht. Und bei diesem Nachbau, den man sehen und berühren kann, können die Menschen etwas darüber lernen. In Gedanken versetzen sie sich 200 Jahre zurück und begreifen, wie das Schiff aussah, wie es an der Küste anlegte und wie es segelte. Cook nimmt Australien für die britische Krone in Besitz und schreibt in seinem Bericht für die Admiralität, dass Australien sich geradezu ideal zur Besiedlung durch die Europäer eignet. Die Engländer beschließen daraufhin, ihre Strafgefangenen dorthin zu befördern. 18 Jahre nach Cooks Landung in Botany Bay treffen die ersten 700 Strafgefangenen ein und gründen das heutige Sydney. Um 1830 leben bereits mehr als 58.000 englische Sträflinge in Australien. Cooks Entdeckungsfahrt mit der Endeavour beeinflusst das Schicksal von vielen Menschen auf dramatische Weise. Leben in Australien ist nachher nie mehr, wie es vor Cook dort war. Ohne Cook würde man in Australien heute beispielsweise nicht Englisch sprechen. Die Endeavour wird gern als Kreuzung zwischen einem holländischen Holzschuh und einem Sarg beschrieben. 30 Meter lang, 500 Tonnen schwer, 3 Masten, 39 Meter hoch der höchste. Heute kann man anheuern, um für 10 Tage oder 2 Wochen mitzuerleben, wie das Leben der Matrosen von früher aussah. Die 56 Männer und Frauen der Besatzung an Bord der heutigen Endeavour müssen die gleichen Aufgaben erledigen wie Cooks Männer vor 250 Jahren. Manchmal meinen die Matrosen von heute, dieses harte Leben nicht mal für eine Woche ertragen zu können. Besonders die Seekrankheit macht vielen zu schaffen. Das Schiff hat bedingt durch seine Konstruktion die Neigung, sehr stark zu rollen. Dann bewegt es sich nicht nur nach vorne und hinten, sondern zusätzlich von rechts nach links. Nach nur 2 Tagen voller Enge, der Seekrankheit, wenig Schlaf, weil man ja auch nachts als Wache eingeteilt wird, und zahlreichen Aufgaben, vor denen man Angst hat, haben manche die Nase voll und wollen nur noch eines: zurück ins 21. Jahrhundert und so schnell wie möglich raus aus dieser 500 Tonnen schweren, ununterbrochen schaukelnden Badewanne. I remember gentlemen not feeling the best for a number of days. Ich erinnere mich ganz besonders an einen bestimmten Gentleman, der sich schon ein paar Tage lang nicht besonders gut gefühlt hatte. Und er mich fragte, ob er nicht einfach weg könnte, runter vom Schiff. 100 Seemeilen vor der Küste ist das nicht gerade leicht zu bewerkstelligen. Und ich sagte nein. Wenn es ein medizinischer Notfall gewesen wäre, wäre die Antwort ja gewesen. Um es kurz zu machen. Er verließ am Ende das Schiff als anderer Mensch. Er genoss die Reise in vollen Zügen. Was ist es, das man an Bord eines Schiffes wie der Endeavour erlebt, das einen Menschen verändern kann, für das es sich lohnt, an Bord zu gehen? Ross spricht davon, dass man an Bord der Endeavour keine Rückzugsmöglichkeiten hat. Es gibt auch keine Ablenkung durch Computer oder Handys. Anders als an Land kann man nicht ausweichen, keiner Begegnung mit den Naturgewalten und auch sich selbst nicht. Und das kann zu einer wertvollen Erfahrung werden. Wenn Sturm aufkommt und gewaltige Wassermassen die Decks überfluten, werden die Menschen an Bord oft sehr still. Exciting for some and terrifying for others. Einige finden es exotisch. Für andere ist es nur furchteinflößend. Normalerweise tauchen die Stürme nicht bequemerweise nachmittags um 2 auf, sondern um 1 Uhr morgens, wenn es stockfinster ist. Kein Mond am Himmel. Das Einzige, wodurch das Schiff beleuchtet wird, sind Blitze. Dazu das Krachen des Donners. Ein paar Mal schlug es bei uns ein. Es war ganz nah. Ein Matrose bekam einen elektrischen Schlag. Donner und Blitze, aber noch kein Wind. Es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Während der Himmel von einem Feuerwerk an Blitzen erhellt wird, warten die Menschen an Bord darauf, dass der Sturm kommt. Und jeder weiß, er wird gewaltige Kraft haben. And when that wind comes, it's going to be quite ferocious. So you've got two aspects of it is knowing. Wenn der Sturm dann kommt, schlägt er schnell und kraftvoll zu. Dann gibt es dieses Geräusch, wenn der Wind durch die Takelage fährt, es klingt wie ein Kreischen. Dazu knallen die Segel mit großer Intensität, ohrenbetäubend wie ein krachender Peitschenhieb. Seewasser wird hochgewirbelt und schlägt einem ins Gesicht, was sehr schmerzhaft sein kann. Außerdem kann man schlecht sehen. Der Seegang wird immer höher, das Schiff ist in großer Bewegung und neigt sich stark zur Seite. Wer nicht daran gewöhnt ist, bekommt dann Angst. Besonders diejenigen, die bei wild hin- und hergeworfenem Schiff den Mast hochklettern müssen, um Arbeiten an den Segeln zu verrichten, müssen jetzt Stärke beweisen. Meist sind sie nass bis auf die Haut. Das kann einem große Angst machen. Aber ich glaube, wer das einmal erfahren hat, der spürt großen Respekt. Man merkt auf diese Weise, dass viele der Alltagsprobleme des 21. Jahrhunderts nicht so wichtig sind, wie wir meinen. Viel mehr als Sturm auf offener See fürchtet Kapitän Ross Matson schmale Hafeneinfahrten mit seinem schwerfälligen Schiff. Oft sind rechts und links nur 3 Meter Raum zwischen scharfkantigen Klippen und dem hölzernen Rumpf. Yeah, it certainly gets your heart rate going, knowing that one critical error. Das schlägt einem das Herz bis zum Hals. Man weiß, dass ein einziger Fehler zu einer Katastrophe führen kann. Es ist eine Gratwanderung. Und wenn ich daran denke, was Cook geleistet hat, dann habe ich nichts als Bewunderung für diesen Mann. Man muss wissen, dass die Schiffe sehr schwerfällig und begrenzt darin sind, was sie leisten können. Es ist weitaus sicherer, fernab der Küste zu segeln. Als Cook die Küste Australiens kartografierte, musste er die Endeavour zur Leeküste führen. Dabei bläst der Wind das Schiff geradewegs zur Küste hin. Wenn man schon einmal solche Schiffe gesegelt hat, dann kann man diesen Mann nur aufrichtig bewundern. Neben unzähligen gefahrvollen Momenten an Bord der Endeavour gibt es auch heute noch diese magischen Momente, die bereits Cook in seinen Logbüchern erwähnt. Wenn das Schiff mit vollen Segeln an einem klaren Tag dahingleitet beispielsweise, wenn Delfine das Schiff begleiten oder Wale auftauchen. Ross beschreibt als seinen persönlichen Glücksmoment, wie seine Endeavour eines Tages in einem großen Sturm von den Elementen emporgehoben wurde. We had a gale and we were surfing down the back of the wave. Wir fuhren im Sturm und surften regelrecht den Rücken der Wellen runter. 7 Meter hoch türmte sich die See auf und wir waren schnell. 7 Knoten. Wir glitten mit dem Wind dahin und der Wind hob das Schiff hoch und wir ritten über den Rücken der Wellen nach unten. Wellenreiten mit seinem 500 Tonnen schweren Pott. Für Ross ein unvergessliches Erlebnis. Genau wie Cook trägt Ross schwer an der Verantwortung für das Schiff und für die Mannschaft. Zum Glück ist unter seiner Führung noch niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Ich klopfe auf Holz, während ich das jetzt sage. Kapitän der Endeavour zu sein, das bedeutet 24/7 Arbeitszeit, sagt er. 24 Stunden am Tag, höchste Konzentration, 7 Tage die Woche. Allein, dass Cook das über einen Zeitraum von nahezu 10 Jahren schultern konnte, verdiene bedingungslosen Respekt. In Gewässern segeln, von denen es keine Karten gibt. Was das bedeutet, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es wäre vergleichbar damit, dass man ein Raumschiff zum ersten Mal zum Mond schickt. Das wäre in etwa die Größenordnung, von der wir sprechen, übertragen auf das 18. Jahrhundert. Nach der Endeavour wurde in unserer Zeit dann auch bewusst eine Raumfähre der Amerikaner benannt. Außerdem auch die Kommandokapsel der Mondmission Apollo 15. Der Name Endeavour steht für unerschrockenen Aufbruch in unbekannte Gefilde. Wenden wir uns zurück zu Kapitän James Cook und der ersten Endeavour, die er während des Schiffbruches vor Australien so entschlossen aus der Gefahrenzone geführt hat. Für die Mannschaft der Endeavour steht fest, dass sie ihre Rettung am Great Barrier Reef Cook verdanken. Ohne seine Besonnenheit wären sie mit Mann und Maus untergegangen. Charles Clark hat nun Tränen in den Augen. Er hat in seinem Leben niemandem so sehr vertraut wie Cook, als Mensch und als Navigator. Deshalb heuert er auch auf dessen nächster Reise wieder an. Da dient er dann bereits als Leutnant. Bei der zweiten Pazifikreise zieht Cook sicherheitshalber mit 2 Schiffen los, mit der Resolution und dem etwas kleineren Begleitschiff Adventure, das von Kapitän Furneaux geführt wird. Genau wie die Endeavour waren auch diese Schiffe ursprünglich konstruiert, um Steinkohle zu transportieren. Lebensmittel für 2 Jahre fassen die Laderäume. Am 13. Juli 1772, auf den Tag genau 1 Jahr nach ihrer Rückkehr nach England, stechen sie wieder von Plymouth aus in See. Cook hat den Befehl, die Sommermonate dazu zu nutzen, die Region am Südpol zu befahren und dort nach dem Südkontinent Ausschau zu halten. Wenn es Winter wird und die See zu stürmisch und kalt für die Entdeckungsfahrt, soll er erneut zu den auf der ersten Reise entdeckten Inseln fahren, um dort mit Hilfe von neuartigen Präzisionsgeräten, der Chronometer, die exakte Position im Hinblick auf den Längengrad zu bestimmen. Im November 1772 verlassen sie die südafrikanische Stadt Kapstadt und gehen auf südlichen Kurs. 117 Tage werden die Männer kein Land sehen, nur Wasser und Eis. Mit kleinen hölzernen Schiffen überqueren Cooks Schiffe als erste den Polarkreis. Im Trinkfass gefriert das Wasser. Daran kann sich Clark noch gut erinnern. Wie hart diese Fahrt für die Seeleute war. Orkanartige Stürme peitschten die See, gigantische Eisberge kamen in bedrohliche Nähe. Jeder Tag ein Kampf gegen die Naturgewalten. Freitag, 18. Dezember. Der Wind hat aufgefrischt und brachte Schnee und Regen mit sich, der unsere Takelage und Segel einfrieren ließ. Gefährlich ist es, zwischen schwimmenden Eisfelsen zu segeln in einem dichten Nebel und in unbekannter See. Wenn sie nur nicht vom Treibeis eingeschlossen werden. Wieder begleiten neben Künstlern und Astronomen 2 Naturforscher das Schiff. Der Deutsche Johann Reinhold Forster und sein 17-jähriger Sohn Georg. Der Sohn schreibt einen Bericht über die Expedition, die so weit nach Süden vordrang wie kein Schiff zuvor. Der Kälte des Himmelstrichs ungeachtet waren unsere Schiffe immer von Sturmvögeln, Albatrossen und Pinguinen umgeben. Verschiedene Walfische, welche sich zwischen dem Eis zeigten, belebten die traurigen Seegegenden in diesem eiskalten Klima. Als der Sturm sich einmal legt, nimmt Georgs Vater Reinhold bei dichtem Nebel gemeinsam mit Herrn Wales, dem Astronom, von einem Beiboot aus Messungen der Meeresströmung vor. Die beiden Forscher vertiefen sich in ihre Aufgabe. Plötzlich stellen sie fest, dass die großen Schiffe nicht mehr in der Nähe sind. Georg macht sich große Sorgen um seinen Vater. Unter beständigem Rufen ruderten sie eine Weile bald hier, bald dorthin. Aber umsonst. Alles war totenstill um sie her. und sie konnten vor Nebel keine Bootslänge weit sehen. Die Lage der beiden Forscher ist verzweifelt. Überall vom Eis umgeben, fern einer bewohnten Küste, ohne Lebensmittel, ohne Schutz in einem offenen Ruderboot, überall Nebel. Die beiden Wissenschaftler hören schließlich auf zu rudern, verhalten sich still, hoffen, bangen, wenn nur kein Sturm aufkommt. Erst nach vielen Stunden der Ungewissheit hören sie dann weit in der Ferne eine Schiffsglocke. Die Adventure. Das war in ihren Ohren himmlische Musik. Nunmehr eilten sie an Bord, froh der Gefahr eines langsamen und qualvollen Todes so glücklich entkommen zu sein. Cook gibt die Sache zu denken. Was, wenn sich nun die beiden Schiffe im Nebel aus den Augen verlieren? Er vereinbart für diesen Fall mit dem Kapitän der Adventure einen Treffpunkt in Neuseeland. Die Eisberge, erinnert sich Charles Clark, waren die größte Bedrohung. Manche waren doppelt so hoch wie der Großmast. Nicht selten manövrieren sie zwischen 20 riesigen Eisbergen hindurch. Je weiter sie nach Süden vorstoßen, desto mehr Eisberge driften in der Nähe vorüber. Einmal zerbirst ein Eisberg mit einem markerschütternden Krachen, gerade in dem Moment, als sie an ihm vorbeikommen. Weihnachten sucht Cook Schutz vor der steten Bedrohung. Freitag, 25. Dezember. Von 8 bis 12 segelten wir durch verschiedene Eisfelder, die sich erstreckten, soweit man sehen konnte. Gegen Mittag stellte ich fest, dass die Leute das Weihnachtsfest auf ihre eigene Weise feiern wollten. Und so brachte ich das Schiff auf geschützten Kurs. Verspürte ich doch keine Lust, von einem plötzlich aufkommenden Wind mit einer betrunkenen Mannschaft überrascht zu werden. Im Zickzackkurs segelt Cook auf der Suche nach Land in östlicher Richtung den 60. Breitengrad entlang. Im Februar 1773 befinden sie sich auf der Höhe der Kerguelen-Inseln, als sie im dichten Nebel Sichtkontakt zur Adventure verlieren. Obwohl Cook beidreht und jede halbe Stunde einen Kanonenschuss abgibt, obwohl er anschließend 3 Tage lang an der Stelle kreuzt, an der die Schiffe zuletzt Kontakt miteinander hatten, finden die beiden Schiffe nicht wieder zueinander. Die Resolution ist jetzt allein auf der Suche nach der Wahrheit über das Land, das es irgendwo gibt oder nicht gibt. Sollte dem Schiff etwas geschehen, gibt es keine Rettung. Der junge Georg Forster bemerkt die Unruhe der Matrosen. Jeder Mann fühlte dies so innig, dass ein Matrose selten in die weite See hinaussah, ohne zugleich seine Betrübnis über die Trennung von der Adventure zu äußern und darüber zu klagen, dass wir nunmehr auf diesem unermesslichen, unbefahrenen Ozean allein segeln mussten. Besonders in den schwarzen Nächten trägt Cook schwer an der Verantwortung für seine Männer. Donnerstag, 24. Februar. Umgeben von allen Seiten mit riesigen Bergen von Eis, gefährlich als seien es Felsen, war es nur natürlich für uns, das Tageslicht herbeizusehnen. Als es dann kam, vergrößerte es unsere Besorgnis, ließ es uns doch riesige Berge von Eis schauen, welche in der Nacht ungesehen an uns vorbeigeschwommen sein mochten. Würde doch ein Schiff, welches auf eines dieser Riesenstücke trifft, in einem winzigen Augenblick in 1000 Stücke zerschmettert werden. Die Bedrohung zermürbt alle, auch den jungen Georg Forster. Um 1 Uhr wurden wir durch den Anblick einer großen Eisinsel, die dicht vor uns lag, in großen Schrecken versetzt. Es war ganz unmöglich, das Schiff herumzudrehen. Das Einzige, was uns zu tun übrig blieb, war, so dicht wie möglich am Wind, der Gefahr auszuweichen. Man kann sich denken, in welcher fürchterlichen Ungewissheit wir die wenigen Minuten zubrachten, ehe sich unser Schicksal entschied. Und in der Tat, es war ein bewunderungswürdiges Glück, dass wir ohne Schaden davonkamen. Denn die Eismasse blieb im Vorbeifahren kaum 1 Schiffslänge weit von uns entfernt. 75 Meilen vom antarktischen Kontinent entfernt, entschließt sich Cook endlich zum Rückzug. Er dreht das Schiff auf Nordkurs. Wütend zerbricht ein unbarmherziger Sturm die Eisinseln rings um das Schiff. Die Fahrt wird zu einem Tanz auf Leben und Tod. Die großen Eisinseln kann man aus der Entfernung recht gut sehen. Im Normalfall kann man ihnen ausweichen. Die abgebrochenen Stücke dagegen sind unberechenbar. Man sieht sie bei Nacht oder bei diesigem Wetter erst, wenn sie unter dem Kiel sind. Aber der sonst so sachliche Cook schreibt im Anblick der extremen Gefahr tief berührt von der atemberaubenden Schönheit des Eismeeres. So groß die Gefahren auch waren, sie wurden ausgeglichen durch den sehr eigenartigen und romantischen Anblick, den viele dieser Eisinseln bieten und der enorm erhöht wird durch das Schäumen und Branden der Wellen. Im nächsten polaren Sommer, nachdem seine erschöpften Männer auf den Sonneninseln der Südsee neue Kraft gesammelt haben, wendet Cook das Schiff erneut nach Süden, überquert mit seinem Schiff schließlich den 71. Breitengrad. Es schneit so heftig, dass Cook die Resolution immer wieder in den Wind dreht, damit der Wind den Schnee aus den Segeln schüttelt. Schließlich steuert er in ein immenses Eisfeld hinein, zählt 97 Eisberge oder Eishügel. Dann stößt er auf Packeis. Erst da gibt er auf. Erst als er keinen einzigen Zentimeter mehr vorwärts kommt und schreiben kann. Es war mein Ehrgeiz, nicht nur weiterzukommen als jemals ein Mensch zuvor, sondern so weit zu gehen, wie es einem Menschen überhaupt möglich ist. Niemand wird sich jemals weiter vorwagen, denn ich es getan habe. Und das ersehnte Paradies? Der Südkontinent? Nichts als ein unaussprechbar furchtbares Land könnte noch weiter im Süden liegen, notiert James Cook. Ein Land allzumal von der Natur verdammt, niemals die wärmenden Sonnenstrahlen zu fühlen, sondern stattdessen für immer begraben zu liegen unter ewigem Schnee und Eise. Der Traum vom Südland ist ausgeträumt. Das ist das eine Ergebnis von Cooks zweiter Reise. Von den 112 Männern der Resolution stirbt in den 3 Jahren und 18 Tagen, die die Reise dauert, kein einziger am Skorbut. Auf der Adventure, die Cook wie verabredet vor Neuseeland wieder trifft, starben hingegen 20 Mann an dieser Krankheit. Der Kapitän hatte Cooks Vorschriften nicht so genau genommen. Die Krankheit ist nun endgültig besiegt. Und das dritte für die Schifffahrt bahnbrechende Ergebnis ist, dass Cook während dieser zweiten Reise eine einfache Methode erprobt hat, die geografische Länge, den Längengrad, exakt zu bestimmen. Bis zu dieser Reise gingen unzählige Schiffe wegen des Längenproblems verloren. Viele entdeckte Inseln wurden nie wiedergefunden, weil sich ihre Entdecker in der Bezeichnung des Längengrades um tausende Meilen verrechnet hatten. In Zukunft würde sich kein Schiff mehr verirren oder auf Grund laufen, wenn der Kapitän wie Cook auf der zweiten Reise einen Chronometer mitführt. Zurück in England wird Cook gefeiert und mit Ehrungen überhäuft. Er wird vom König empfangen, wird von der Royal Society, einer Vereinigung der besten Wissenschaftler Englands, ehrenvoll als Mitglied aufgenommen. Er soll für seinen erfolgreichen Kampf gegen den Skorbut die höchste Auszeichnung der Royal Society, die Copley-Medaille, verliehen bekommen. Die größte Leistung von Cook jedoch, da sind sich die Historiker einig, ist die präzise Seekarte vom Pazifik, die er zeichnete. Das wird niemals überboten werden. Auf der ganzen Welt bewundert man den Mann und sein Werk. Cook könnte sich jetzt zur Ruhe setzen, könnte endlich etwas Zeit mit seiner Familie verbringen. Cook und seine Frau Elizabeth haben 3 heranwachsende Kinder. 3 Kinder sind gestorben, während Cook auf See war. Immer musste die Mutter die Kinder allein zu Grabe tragen, immer war sie auf sich selbst gestellt. Das soll jetzt anders werden. Man gibt Cook einen ruhigen, aber sehr gut bezahlten Posten am Marinekrankenhaus in Greenwich. Doch Cook schnürt es die Kehle zu. Nur der Monate wenige zuvor war die gesamte südliche Hemisphäre gerade noch groß genug für mich. Und jetzt finde ich mich umschlossen in den Grenzen des Greenwich Hospitals, welches selbe bei weitem zu eng ist für einen Geist wie meinen. Da bekommt Cook Wind davon, dass die Admiralität ein Schiff aussenden möchte, um den Seeweg vom Atlantik über das Nordpolarmeer in den Pazifik zu finden, die sogenannte Nordwestpassage. Eine Passage durch die Inselwelt im Norden Kanadas und Alaskas. 20.000 Pfund Prämie sollte es für den Kapitän geben, der im Bereich des Nordpolarmeeres eine Entdeckung machte, die den Seeweg in den Pazifik stark verkürzte. Der Handel mit dem Nordpazifik würde Englands Wirtschaft einen nie dagewesenen Aufschwung bescheren. Tee aus Indien, Porzellan, auch genannt chinesisches Gold, aus dem Reich der Mitte, aus China. Cook fängt Feuer, bietet sich der Admiralität als Kapitän an und wird mit Freuden akzeptiert. Erleichtert schreibt Cook an einen Freund: Ich habe einen bequemen Ruhestand, einer vielleicht gefährlichen Reise zuliebe, aufgegeben. Leben bedeutet für Cook nicht nach Ruhe und Frieden, sondern nach neuen Entdeckungen und Erkenntnissen zu streben. Wieder werden zwei Schiffe ausgerüstet. Wieder die bereits bewährte Resolution und die neu dazu erworbene Discovery. Kapitän auf der Discovery wird Charles Clark. Er Kapitän. Nie im Leben hätte er damit gerechnet. Clark spürt jetzt noch den Stolz über diese Anerkennung durch Cook. Auf dem Weg nach Nordamerika, Cook nimmt die vertraute Route über Kapstadt, Tasmanien und Neuseeland, entdecken sie am 18. Januar 1778 Hawaii. 945 Inseln gehören zu der Inselgruppe, nur die Hauptinseln sind bewohnt. Die Menschen sind überaus freundlich, begrüßen die Entdecker mit grünen Friedenszweigen und beschenken sie mit frischen Lebensmitteln, ohne jemals ein Gegengeschenk zu erwarten. Schön wie Engel sind die Frauen, wohlschmeckend die Früchte der Inseln, herrlich duftend die Blumen, paradiesisch die Strände. Und nachdem Cook im eisigen Norden 10 bitterkalte Monate lang in Sturm und Eis und ständiger Gefahr vergeblich nach der Nordwestpassage gesucht hat, beschließt er, seinen Männern eine Erholungspause auf Hawaii zu gönnen. Als er am 17. Januar 1779 in der Bucht von Kealakekua vor Anker geht, wird dem Entdecker ein überaus festlicher Empfang bereitet. Nirgendwo in diesem Meere sah ich zuvor eine solche Menge von Menschen an einem einzigen Platz versammelt. Neben jenen in den Kanus war der ganze Strand der Bucht überlaufen von Menschen und Hunderte schwammen um die Schiffe gleich Fischschwärmen. Die Menschen haben sich mit Blumen geschmückt. Alle rufen aufgeregt durcheinander, manche murmeln Gebete. Auch der Häuptling ist an den Strand gekommen, eine ehrwürdige Erscheinung, der immer wieder versucht, seine Landsleute zur Ruhe zu bringen. Er trägt einen prachtvollen Umhang, in den etwa 1 Million bunter Vogelfedern eingearbeitet sind. Die Hawaiianer halten Cook für den Gott Lomo, den Gott des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit, der auf der Suche nach einer Braut auf die Insel zurückgekommen ist. Sie überschütten den Entdecker mit großzügigen Geschenken, mit Schweinen zum Beispiel, Gaben, die einzig dem Gott Lomo zustehen. Ein Priester hüllt Cook feierlich in rotes Tuch, so wie sie im Tempel die Götterstatuen einhüllen. Als Cook an den Strand geht, sinken die Menschen auf die Knie und drücken ihr Gesicht in den Sand. Wie konnte es geschehen, dass Cook, nachdem sie ihn erst wie einen Gott empfingen, am Ende so grausig starb, fragt sich Clark. Und dann fällt ihm wieder ein, was für Fehler sie machten. Sie brauchten Feuerholz. Und in ihrer Unwissenheit schleppen die Matrosen 2 hölzerne Götterbilder und die Umzäunung eines Friedhofes als Feuerholz an Bord der Schiffe. Die Priester reagieren mit Entsetzen auf diese Respektlosigkeit. Dann stirbt ein Matrose. Und Cook lässt ihn ausgerechnet auf einem heiligen Platz, einer Art Tempel, einem Hainau, beerdigen. Die Einwohner verstecken sich während der Beerdigungszeremonie in ihren Häusern. In ihnen keimt Groll auf. Können Götter überhaupt sterben? Nun fragen sie sich, ob sie es tatsächlich mit Göttern zu tun haben. Die Hawaiianer wollen die gefräßigen Götter endlich wieder loswerden. Und zwar so schnell wie möglich. Man beherrscht sich noch. Bereitet den Engländern einen schönen Abschied, als sie am 4. Februar 1779 endlich aus der Bucht absegeln. 3 Tage steuert Cook nach Norden, da geraten sie in einen schweren Sturm. Der Fockmast bricht. Eine Reparatur auf hoher See? Unmöglich. Also zurück in die geschützte Bucht von Kealakekua. Dort ist die Stimmung inzwischen umgeschlagen. Kaum einer kommt zur Begrüßung. Der Häuptling will wissen, was sie denn jetzt schon wieder wollen. Anstatt den Engländern Sachen zu schenken, stiehlt man ihnen jetzt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Auch eines der Beiboote der Discovery. Das kann sich Cook nicht bieten lassen. Charles Clark liest im Logbuch erschüttert den Bericht, den Leutnant James King über den Hergang der Katastrophe verfasst hat. Sobald Captain Cook unterrichtet ward, sagte er, ich fürchte, diese Leute werden mich zu irgendwelchen gewaltsamen Maßnahmen nötigen. Cook geht mit 10 bewaffneten Marinesoldaten an Land, um einen der Häuptlinge als Geisel zu nehmen. Am besten gleich den König, so lange, bis das Boot wieder da ist. Die nämliche Methode, welche alle Zeit von Erfolg gekrönt ward. Der aus dem Schlaf gerissene König Hawaiis willigt ein, mit aufs Boot zu kommen. Das Ganze scheint problemlos über die Bühne zu gehen. Die Dinge nahmen einen vorteilhaften Verlauf. Als ein älteres Weib, eine der Lieblingsfrauen des Königs, ihm nachkam und unter gar vielen Tränen und Beschwörungen ihn zu überzeugen suchte, nicht an Bord zu gehen. Jetzt kommt die ganze Insel in Bewegung. Tausende Menschen laufen zum Strand, drängen sich um Cook und seine Soldaten, versuchen den König zu befreien. Plötzlich haben sie Steine oder Speere in der Hand. Von einem auf den anderen Moment sind alle Frauen und Kinder verschwunden. Einer der Eingeborenen, welcher einen Stein trug und einen eisernen Spitzenstab, näherte sich dem Kapitän, wobei er seine Waffe wie zum Angriff schwang und drohte, einen Stein zu schleudern. Cook feuert aus seiner doppelläufigen Flinte eine Ladung Schrot auf den Angreifer ab. Die Menge wird unruhig. Manche werfen Steine auf die Soldaten. Nicht auf Cook, noch nicht. Gott Lomo, vielleicht. Man will ihn nicht reizen. Als Cooks Männer unter Beschuss genommen werden, will er sie verteidigen. Cooks zweiter Schuss tötet einen der Männer. Und als sei dieser Schuss das Signal, auf das die Menge gewartet hat, hageln jetzt Steine und Speere unter furchtbarem Gebrüll auf Cooks Männer nieder. Immer noch nicht auf Cook. Der Seeleute 4 an der Zahl fielen der Wut des Feindes zum Opfer. 3 weitere sind gefährlich verletzt. Wer noch kann, kämpft sich schwer verletzt zum Boot durch. 10 Meter vom Ufer entfernt feuern die Soldaten blind in die Menschenmenge, die Cook umzingelt hält. Unser unglücklicher Kommandeur stand am Wasser, wo er dem Boot zurief, das Feuer einzustellen, willens jedwedes weitere Blutvergießen zu verhindern. Und genau diese seine letzte Anweisung an seine Männer wird zu Cooks Todesurteil. Denn um mit den Soldaten zu sprechen, wendet er der Menge den Rücken zu. Und in der Sekunde, in der er sein Gesicht abwendet, da stürzt sich die Menge mit einem wilden Aufschrei auf ihn. Rasend vor Wut schlagen sie mit Stöcken und Steinen auf Cook ein, bis er in die Knie sinkt. Dann ziehen sie ihn den Strand hoch. Einer sticht mit einem Messer zu, ein anderer zieht die Waffe raus und sticht erneut zu. Dann der Nächste und wieder der Nächste. Jeder will mal. Denn jetzt sind sie sich sicher, dass Cook kein Gott ist. Ein Gott nämlich würde niemals vor Schmerz schreien. So also fiel unser großer und exzellenter Kommandeur. Er lebte, das große Werk zu vollenden, für das er ausersehen schien, und ward doch der Möglichkeit beraubt, den Ruhm seines Erfolges zu genießen. Als die Nachricht von Cooks grausigem Ende England erreicht, sind die Menschen tief traurig. Selbst der König weint um den aufrechten Mann. Cook war nicht wie frühere Entdecker von der Gier nach Reichtum getrieben. Es ging ihm nicht darum, die Völker, denen er auf seinen Fahrten begegnete, auszubeuten. Es ging ihm in erster Linie darum, Erkenntnisse über unsere Welt zu sammeln. Er hinterließ uns ein komplett neues Weltbild, in dem Fantasiegestalten und verwunschene Länder keinen Raum mehr hatten. Ein großer Entdecker, der entdeckte, was alles nicht existiert. Persönlich war für Kapitän James Cook das Wichtigste an all seinen Entdeckungsfahrten, dass er es schaffte, seine Männer wohlbehalten zurück in ihre Heimat zu bringen. Der Sieg über den Skorbut, das war für ihn seine größte Entdeckung. Überlassen wir ihm das Schlusswort. Wie gewohnt, sachlich und knapp. Eine so vielköpfige Schiffsmannschaft gesund zu erhalten, zumal unter derart schwierigen Bedingungen und über so einen langen Zeitraum, wird auch dann noch bemerkenswert sein, wenn die Auseinandersetzungen um den Südkontinent längst das Interesse der Öffentlichkeit verloren haben werden. Auf Wiederhören bei Audible.